Erlaub es deinen Augenlidern ganz schwer zu werden. Lass deine Augen ganz, ganz müde werden. Konzentriere dich nur auf meine Stimme und erlaub es deinen Augen immer müder und müder zu werden. Und du spürst schon diese Entspannung in deinen Augenlidern. Du spürst, wie deine Augenlider immer schwerer werden. Und du erlaubst dir einfach selbst, in diese Entspannung hineinzugleiten. Dein Kopf geht ganz langsam nach vorne. Du entspannst dich noch viel mehr dabei. Viel mehr entspannst du dich dabei. Gehst immer tiefer und tiefer in diese Ruhe. Und ich zähle jetzt ganz langsam rückwärts von 3 bis 0. Bei jeder Zahl gehst du tiefer in diesen Zustand von absoluter Entspannung, von Ruhe, von Zufriedenheit. 3. Deine Atmung wird immer ruhiger und ruhiger. Du atmest ganz tief Ruhe und Entspannung ein und Verspannung aus. 2. Das Tor zu deinem Unterbewusstsein kann sich jetzt ganz weit öffnen. Und dein Unterbewusstsein dreht ganz nah in den Vordergrund, während deine bewussten Gedanken irgendwo ganz weit gehen können. 1. Du fühlst dich immer wohler und wohler und bist vielleicht ein ganz klein wenig irritiert, lässt dieses Gefühl aber einfach zu, um es einfach zu genießen, jetzt noch tiefer zu sinken. Fühl dich vollkommen wohl und du hörst noch meine Worte. All die Geräusche um dich herum, die dich nicht stören, sondern dir sogar dabei helfen, noch tiefer in diese wunderschöne Entspannung und Ruhe hineinzugleiten. Und nun... Aufwachen!